mit meinen Sorgen eilig zu Jesus, denn meine Last erdrücket mich schier. In meinen Ängsten hör ich ihn rufen, o ihr Beladenen, kommet zu mir. Ihm muss ich sagen, ihm will ich's klagen, kann meine Last nicht tragen allein. Ihm will ich's klagen, ihm muss ich's sagen, einer hilft tragen, Jesus allein. Will der Versucher hart mich bedrängen, flieh ich zum Hort der Seelen hinan. Dort kann der Feind mich niemals erreichen, Jesus nimmt meine Schützen sich an. Ihm muss ich sagen, ihm will ich's klagen, kann meine Last nicht tragen allein. Ihm will ich's klagen, ihm muss ich's sagen, einer hilft tragen, Jesus allein. Will mich die Welt zur Sünde verleiten, spiegelt sie trügerisch Lüste mir vor, dann hilft nur einer mir überwinden, gläubig zu Jesus schau ich empor. Ihm muss ich's sagen, ihm will ich's klagen, kann meine nicht tragen allein. Ihm will ich's klagen, ihm muss ich's sagen, einer hilft tragen, Jesus allein.